Rüdiger von Schlotterstein. Und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. In meinem Sarg, da bin ich ganz allein. So wie Anna und die Tante Dorothee von Seifenschwein. Doch geht die Sonne endlich unter. Glaub es mir, erwacht zu neuem Leben der kleine Vampir. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein. Und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. Zu dem Pickelogen fahren? Ja. Du bist bei dem Psychologen, Herrn Schwartenfeger, für heute angemeldet. Ich weiß überhaupt nicht, was ich bei dem soll. Er möchte sich gern mit dir unterhalten. Unterhalten? Ja. Aushorchen, ausquetschen, verhören will er mich. Aber Anton, du hast wirklich zu viele Kriminalfilme gesehen. Nein, zu wenige. Sonst wüsste ich nämlich, was man tun kann bei Kindesentführung. Was hast du nur gegen Herrn Schwartenfeger? Nichts, gar nichts, wenn er mich in Ruhe lässt. Ach, nun bist du aber ungerecht, Anton. Immerhin hatte Herr Schwartenfeger die Idee mit dem Aktivurlaub im Jammertal. Und du hast selbst gesagt, dass dir der Urlaub gefallen hat. Auch wenn wir wegen Fatis Hand eine Woche früher abreisen mussten. Naja, der Urlaub war ja ganz okay. Na, siehst du. Und deshalb verstehe ich auch nicht, was ich bei Herrn Schwartenfeger soll, jetzt, wo der Urlaub vorbei ist. Nun, wenn du es unbedingt wissen musst... Fatih hat angerufen. Er macht sich Gedanken wegen des Urlaubs. Schließlich war der Urlaub zusammen mit dem Zelt und dem Schlafsack dein Weihnachtsgeschenk. Und durch die unglückliche Geschichte mit der verletzten Hand war der Urlaub schließlich nur noch halb so lang wie geplant. Ja, und deshalb denkt Fatih, du könntest vielleicht einen seelischen Schaden davon getragen haben. Ich? Einen seelischen Schaden? Schon möglich. Anton grinste in sich hinein. Seine Mutter sollte ruhig an diesen seelischen Schaden glauben. Vielleicht gab es dann ein paar Wiedergutmachungsgeschenke. Im Übrigen war Anton ein Stein vom Herzen gefallen. Er hatte schon die schlimmsten Befürchtungen gehegt. Denn wenn seine Eltern gemerkt hätten, dass Anton sich im Jammertal mit seinen besten Freunden, dem kleinen Vampir Rüdiger von Schlotterstein und dessen Schwester Anna, getroffen hatte, und wenn sie ihren Verdacht möglicherweise Herrn Schwartenfeger mitgeteilt hätten, dann wäre der Besuch bei dem Psychologen sicher äußerst unangenehm verlaufen. So aber schien alles in bester Ordnung. In diesem Moment hielt Antons Mutter vor dem großen Haus, in dem Herr Schwartenfeger seine Praxis hatte. So, da wären wir. Wir? Ich möchte übrigens lieber alleine gehen. Allein? Du, ich weiß nicht, ob das eine sehr gute Idee ist. Glaubst du etwa, ich verlaufe mich? Nein, höchstens absichtlich. Nun gut, wenn du es dir in den Kopf gesetzt hast, allein zu gehen. Dann werde ich dich hier in einer Stunde wieder abholen. Was? So lange soll ich bei dem Pickelogen bleiben? Ja, das ist die normale Zeit für ein Gespräch. Eine Stunde. Damit marschierte Anton grimmig auf das Haus zu. Im Hausflur roch es nach Blumenkohl. Brrr. Anton schüttelte sich und hastig, um dem Geruch zu entkommen, klingelte er an der Tür mit dem Schild »Jürgen Schwartenfeger, Eheberatung, Kindertherapie«. Frau Schwartenfeger, eine rundliche Frau mit einer altmodischen Frisur, öffnete ihm. Anton, du bist schon da? Ja. Dein Termin ist erst in einer halben Stunde. Ja, ich weiß. Aber komm herein, du kannst so lange ins Wartezimmer gehen. Wir sind Danke. Nämlich noch beim Essen. Das rieche ich. Es gibt Blumenkohl, stimmt's? Genau. Mein Mann sagt immer, es gibt kein gesünderes Gemüse. Mit angehaltenem Atem folgte Anton Frau Schwartenfeger ins Wartezimmer. Sobald sie gegangen war, lief er zum Fenster und riss beide Flügel auf. Ausgerechnet Blumenkohl. Schon bei seinem Geruch drehte sich Anton der Magen um. Nach einer Weile schloss Anton fröstelnd das Fenster. Dann ging er zu dem niedrigen Tisch in der Mitte des Wartezimmers. Dort stapelten sich Berge von Zeitschriften und Zetteln. Eher gleichgültig fiel Antons Blick auf einen dieser Zettel, und fast hätte er vor Überraschung laut aufgeschrien. Zitternd vor Aufregung begann Anton zu lesen. Rettet den alten Friedhof. Helfen Sie mit, den alten Friedhof zu erhalten. Lassen Sie nicht zu, dass dieser schönste und älteste Friedhof unserer Stadt von blindwütigen Fanatikern zerstört wird. Treten Sie unserer Bürgerinitiative Rettet den alten Friedhof bei. Antons Gedanken überschlugen sich. Mit den blindwütigen Fanatikern waren der Friedhofswärter Geiermeier und Schnuppermaul sein Assistent gemeint. Geiermeier hat es sich in den Kopf gesetzt, den ersten vampirfreien Friedhof Europas zu schaffen. Bei den sogenannten Verschönerungsarbeiten auf dem Friedhof waren er und sein Gehilfe, der Gruft Schlotterstein, schon bedrohlich nahegekommen. Und das war auch der Grund gewesen, warum Rüdiger, der kleine Vampir, mit seiner Familie ins Jammertal fliehen musste. Jetzt allerdings hatten die Vampire in ihre heimatliche Gruft zurückkehren können. Die Bauarbeiten waren gestoppt worden. Durch eine Bürgerinitiative Rettet den alten Friedhof. Sie hatte 400 Unterschriften gegen die Renovierungsarbeiten gesammelt. Aber was hatten die Zettel hier in der Praxis zu suchen? Wieder begann Anton zu lesen. Helfen Sie unserer Bürgerinitiative durch Ihre Unterschrift. Weitere Informationen über J. Schwartenfeger, Telefon und so weiter und so weiter. J. Schwartenfeger. Ob das der Psychologe war? Hieß er nicht mit Vornamen Jürgen? Und noch etwas fiel Anton ein. Tante Dorothee hatte als Erste von dem Baustopp berichtet. Dabei hatte sie einen geheimnisvollen Informanten erwähnt, den sie nur anzurufen bräuchte. Seinen Namen wollte sie nicht nennen, sie hatte nur rätselhafte Andeutungen gemacht, wie »Bürste den Speck« und »Kehre die Kruste«. »Bürste den Speck, dazu passt doch Schwarte«. Bürste die Schwarte. Halt. Statt bürsten kann man ja auch fegen sagen. Fege die Schwarte. Schwartenfeger. Anton triumphierte. Er hatte das Rätsel gelöst. Herr Schwartenfeger war der Informant von Tante Dorothee. Bestimmt hatte sie einen seiner Zettel entdeckt und die angegebene Nummer gewählt. Tja, so musste es gewesen sein. Nur war es ratsam, Herrn Schwartenfeger auf die Bürgerinitiative anzusprechen und ihn um weitere Informationen, wie es auf dem Zettel hieß, zu bitten. In diesem Augenblick wurde die Tür des Wartezimmers geöffnet. So, Anton, wir sind fertig mit dem Essen. Mein Mann erwartet dich in seinem Sprechzimmer. Komm, ich führe dich hin. Ja. Zu Antons Erleichterung roch es in Herrn Schwartenfegers Sprechzimmer nur nach alten, muffigen Möbeln. Herr Schwartenfeger selbst thronte hinter einem riesigen Schreibtisch, auf dem ein unglaubliches Durcheinander von Papieren und Büchern herrschte. Diese Unordnung machte den Psychologen für Anton fast sympathisch. Und auch die Tatsache, dass er wie immer einen alten Pullover und eine ausgebeulte Korthose trug. Aber vielleicht war Herr Schwartenfeger auch gar kein typischer Psychologe. Anton erinnerte sich an einen früheren Besuch. Da hatte Herr Schwartenfeger von einem merkwürdigen Lernprogramm erzählt, das er entwickelt hatte. Es sollte besonders gegen starke Ängste helfen. Und dieses Lernprogramm wollte Herr Schwartenfeger unbedingt an Vampiren erproben. Aber damals hatte Anton behauptet, er kenne keine Vampire. Na, Anton, so nachdenklich? Ja. Denkst du an euren Urlaub, hm? An den Urlaub? Naja. Anton überlegte fieberhaft, wie er das Gespräch möglichst unauffällig auf die Bürgerinitiative Rettet den alten Friedhof bringen konnte. Plötzlich hatte er eine Idee. Nun, eigentlich wäre ich lieber hier geblieben. Und weshalb? Weil die Sache mit dem alten Friedhof. Ich hätte auch gern bei der Bürgerinitiative mitgeholfen. Ach, du hättest gern mitgeholfen? Ja. Na, wie schön. Aber darüber sprechen wir nachher. Schließlich bist du ja nicht wegen des alten Friedhofs zu mir gekommen. Anton presste die Lippen zusammen und schwieg. Was sollte er darauf auch antworten? Eher einsilbig beantwortete er die vielen Fragen des Psychologen zu dem Urlaub im Jammertal. Endlich schien die berufsmäßige Neugier des Psychologen befriedigt zu sein. Seine Stimme bekam auf einmal einen ganz veränderten, irgendwie privaten Klang. Und du möchtest also unserer Bürgerinitiative Rettet den alten Friedhof beitreten? Beitreten? Eigentlich will ich mich erstmal nur informieren. Sehr gut. Das sollten noch viel mehr Leute tun. Sich informieren und dann handeln. Kostet es bei Ihnen Mitgliedsbeitrag? Mitgliedsbeitrag? Nein, nur Tatkraft und Entschlossenheit musst du mitbringen. Aber die Bauarbeiten sind doch jetzt gestoppt worden, oder etwa nicht? Ja, und das war ein Erfolg unserer Bürgerinitiative. Aber das war längst noch nicht alles, was unsere Bürgerinitiative Rettet den alten Friedhof erreichen wollte. Nicht? Was denn noch? Dir kann ich es ja erzählen. Es geht um das Lernprogramm. Um das Lernprogramm? Ja. Du weißt doch, dass ich dieses Programm gegen Phobien, also gegen starke Ängste, entwickelt habe. Und ich muss endlich wissen, ob es funktioniert. Aber was hat das mit dem alten Friedhof zu tun? Oh, sehr viel. Erinnerst du dich noch, dass ich dich gefragt habe, ob du Vampire kennst? Ja. Leider, zu meiner großen Enttäuschung, hast du gesagt, du würdest keine Vampire kennen. Aber in der Zwischenzeit habe ich nun herausgefunden, dass es in unserer Stadt sehr wohl noch ein paar Exemplare dieser alten Gattung gibt. Was? Vampire in unserer Stadt? Mhm. Haben Sie die Vampire gesehen? Und ob? Wieso die Vampire? Den Vampir? Den Vampir? Etwa auf dem alten Friedhof? Nein, hier in der Praxis. Er ist bei mir Patient. Patient? Mhm. Etwas irritiert mich allerdings an der Sache. Er behauptet nämlich, er sei gar kein Vampir. Willst du wissen, wie es mir gelungen ist, festzustellen, dass er doch ein Vampir ist? Hier, mit dem Taschenspiegel. Ich habe meine Haare gekämmt und dabei durch den Spiegel in seine Richtung gesehen. Und stell dir vor, er hatte kein Spiegelbild. Na, was sagst du dazu? In Antons Kopf überstürzten sich die Gedanken, ob er den Vampir kannte, der hier Patient war. Und welcher der Vampire konnte es sein? Lumpi? Wilhelm der Wüste? Ludwig der Fürchterliche? Rüdiger bestimmt nicht, denn davon hätte er erfahren. Und sei es durch Anna. Was ist denn? Ich will nicht stören, aber Frau Kratzmichel wartet schon seit einer Viertelstunde. Ach, ist es schon so spät? Ach, dabei hätten wir noch so viel zu besprechen. Hast du denn den Wunsch, wiederzukommen, Anton? Nur darf es nicht zu früh sein. Wie meinst du das, nicht zu früh? Nun, ich bin jetzt immer so viel draußen mit meinen Freunden nachmittags. Deswegen möchte ich lieber erst abends kommen. In Gedanken setzte Anton hinzu: Wenn die Sonne untergegangen ist, um den geheimnisvollen Patienten kennenzulernen. Na, wir werden sehen. Schließlich haben wir wirklich noch sehr viel zu besprechen. Das findest du doch auch, Anton, oder? Oh ja, über den Urlaub. Ich bin nämlich doch sehr enttäuscht. Und über die Bürgerinitiative natürlich auch. Auf der Rückfahrt wunderte sich Antons Mutter. Anton schien den nächsten Termin bei Herrn Schwartenfeger kaum abwarten zu können. Dabei waren es bis dahin nur 3 Tage. Und genauso ungeduldig wartete Anton auf den kleinen Vampir und seine Schwester Anna. Er musste ihnen unbedingt von diesem geheimnisvollen Vampir erzählen. Aber an diesem Abend schienen Anna und Rüdiger etwas Wichtigeres vorzuhaben. Traurig und enttäuscht kroch Anton schließlich in sein Bett und schlief ein. Anton träumte von Herrn Fliegenschneider, seinem Mathematiklehrer. Der rief ihn zum Vorrechnen an die Tafel und klopfte immer wieder mit seinem Zeigestock auf das Pult. Nein, ich will nicht vorrechnen. Oh, Ich muss geträumt haben. Es ist ja mitten in der Nacht. Und das Klopfen? Anna oder Rüdiger? Du hast aber lange gebraucht. Ich dachte schon, du hältst Winterschlaf. Hallo, Rüdiger. Verwirrt starrte Anton den kleinen Vampir an. Er sah so fremdartig aus. Sein Haar, das ihm sonst in langen Strähnen bis über die Schultern herabhing, war mit irgendeinem Mittel behandelt worden. Jetzt lag es eng am Kopf an und glänzte ölig. Obendrein roch es völlig unvampirisch. So, als käme Rüdiger geradewegs aus dem Frisiersalon. Anton musste husten. Du musst mir helfen. Helfen, wie denn? Helfen, wie denn? Hast du denn keine Augen im Kopf? Siehst du nicht, dass Waldi der Bösartige meine ganze Frisur ruiniert hat? Das war Waldi der Bösartige? Ja, bei dieser oberdämlichen Nagelkür wäre ich bloß nicht hingegangen. Was hat denn die Nagelkür damit zu tun? Ha, alle haben was gewonnen. Jörg den ersten Preis, eine Wolldecke. Waldi den zweiten Preis, ein Kissen. Und Lumpi den dritten Preis, ein Knopf aus Jörgs Knopfsammlung. Nur ich bin mal wieder leer ausgegangen. Und deswegen hat Waldi gesagt, müsste ich einen Trostpreis bekommen. Ein Trostpreis? Ja. Jörg, der Aufbrausende, hat diese eklige Haarpomade unter seinem Umhang hervorgeholt und Waldi sollte mich trösten. Dich trösten? Und wie? Das fragst du noch? Indem er mir die Pomade ins Haar geschmiert hat, du Dussel. Das soll ein Trostpreis sein? Ja, weil sie nicht ganz bei Trost sind, dieser Jörg und dieser Waldi, mit ihrer blödsinnigen Männergruppe. Und nun bin ich gezwungen, mir die Haare zu waschen. Nach 38 Jahren zum ersten Mal. Du willst dir die Haare waschen? Etwa hier bei mir? Wo denn sonst? Hast du vielleicht bei uns in der Gruft einen Wasserhahn gesehen? Nein, aber meine Eltern... Keine Sorge, ich werde leise sein. Na los, bring mich ins Badezimmer. Aber du kannst dir die Haare nur im Waschbecken waschen. Die Brause an der Badewanne ist viel zu laut und Föhn geht auch nicht. Föhn? Was meinst du damit? Ich hab dir doch gesagt, dass ich mir die Haare waschen will. Und nun komm endlich. Oder willst du, dass ich allein gehe? Nein. Also los, gehen wir. Vorsichtig öffnete Anton die Tür und lauschte. In der Wohnung war alles ruhig. Also gab Anton Rüdiger ein Zeichen und auf 10 Spitzen durchquerten sie den dunklen Flur. Als sie die Badezimmertür hinter sich geschlossen hatten, atmete Anton auf. Erst jetzt wagte er es, Licht zu machen. Und wo sind denn nun die Sachen zum Haare waschen? Hier, Wiesenkräuter für schönes Haar. Lass mal riechen. Bäh, das mieft ja noch schlimmer als die Haarpomade. Ein anderes haben wir nicht. Es sei denn, du hast fettige Haare. Fettige Haare? Du siehst doch, dass ich super fettige Haare habe. Dann wäre da noch das Moor-Shampoo, das meine Mutter manchmal benutzt. Es stinkt allerdings grässlich. Hier, puh. Am liebsten würde ich den Deckel gleich wieder zudrehen. Ich verstehe dich nicht, wie das duftet. Faulig und modrig. Damit könnte ich sogar meine Hände parfümieren. Hey, nimm nicht so viel. Das hat meine Mutter im Reformhaus gekauft. Das war ganz schön teuer. Geizkragen. Sag mal, wann fängst du endlich an? Ich? Du willst dir doch die Haare waschen. Du willst mir die Haare waschen? Ich? Dir? Das wäre ja noch schöner. Ich bin noch nicht dein Diener. Na gut, wenn du nicht willst. Ich kann mir die Haare auch allein waschen. Aber nur über der Wanne und nur mit dieser wunderschönen Brause. Bring sofort die Brause wieder hin. Die macht viel zu viel Lärm. Dann wachen meine Eltern auf. Tatsächlich? Hör auf, mit den Zähnen zu klicken. Ich lasse jetzt das Wasser ins Becken. Danach wasche ich dir die Haare. Warum denn nicht gleich so? Ist das Wasser auch schön warm? Ja. Bei uns gibt es nur eiskaltes Wasser. Die armen Blümchen. Welche armen Blümchen? Na, die auf dem Friedhof. Die vertragen kein kaltes Wasser. Genauso wenig wie wir. Allerdings, warmes Wasser mögen wir auch nicht besonders. Aber in diesem Fall, was sein muss, muss sein. Wir können anfangen. Und wie soll ich da mit meinem Kopf reinkommen? Du sollst ja nur die Haare ins Wasser halten. Die Haare ins Wasser halten? Und wie soll ich das machen? Du stellst dich vor das Becken, beugst den Kopf nach unten und dann fallen die Haare von selbst ins Wasser. Ach so. Aber dann ist mein Nacken ganz ungeschützt. Keine Sorge. Ich werde dir bestimmt nichts tun. Aber die anderen. Schließlich bin ich ganz hilflos, wenn ich so kopfüber dastehe. Die anderen? Erstens schlafen meine Eltern und zweitens ist die Badezimmertür abgeschlossen. Es bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig. Zögernd stellte sich Rüdiger vor das Becken und beugte seinen Kopf so weit herunter, dass seine Haare ins Wasser eintauchten. Anton hatte inzwischen die Flasche mit dem Moor-Shampoo aufgeschraubt. Gerade wollte er etwas von diesem Shampoo nehmen, da fuhr der kleine Vampir in die Höhe. Meine Augen. Ich darf kein Wasser in die Augen kriegen. Hier, nimm den Waschlappen. Den musst du dir ganz fest vor die Augen drücken, dann passiert nichts. Wirklich nicht? Nein, du darfst ihn nur nicht loslassen. Na schön. Rüdiger presste den Waschlappen gegen die Augen und beugte sich wieder über das Becken. Nun konnte Anton die schulterlangen, öligen und unglaublich verfilzten Haare des Vampirs tiefer in das warme Wasser drücken. Ihn schauderte, wie sich die Haare anfühlten. Und dann dieser Geruch, diese Mischung aus Haarpomade und Rüdigers normalem Vampirgeruch. Anton nahm eine walnussgroße Menge von dem Moor-Shampoo und verteilte sie auf den nassen Haaren. Ohne jeden Erfolg. Es schäumte kein bisschen. Hey, was ist das? Das Moor-Shampoo. Es schäumt überhaupt nicht. Dann nimm mehr. Am besten die ganze Flasche. Die ganze Flasche. Und dann darf ich wohl von meinem Taschengeld eine neue kaufen. Bist du nur mein Freund oder nicht? Doch. Ach, das Wasser ist schon so schwarz wie dein Vampirumhang. Fertig. Fertig? Und wie sehen meine Haare aus? Tja, vielleicht müsste man sie mal durchbürsten. Durchbürsten? Es ist doch toll, wie zottelig sie sind. Und keine Spur mehr von Pomade. Anton Bohn sagt der Meisterfriseur. Ich gebe dir gleich mein Handtuch. Du solltest dir nämlich die Haare abtrocknen und deinen Umhang auch. Was, mein Umhang? Oh, verteufelt. Wenn der noch nasser wird, muss ich zu Fuß gehen. Aber wozu mühe ich mich eigentlich ab? Ich habe ja noch einen Umhang dabei. Hier, wohlverwahrt und trocken. Unter dem anderen. Eigentlich hatte ich ihn für dich mitgebracht. Aber jetzt muss ich natürlich zuerst an mich denken. So, den nassen Umhang aus und den trockenen angezogen. Der nasse ist für dich. Für mich? Willst du, dass ich abstürze? Nein, dass du ihn trocknest. Ihn trocknen? Wie stellst du dir das vor? Nun, du kannst ihn doch einfach über den Badewannenrand liegen lassen. Meine Eltern. Was, deine Eltern? Mit einem gehetzten Blick sah sich der kleine Vampir im Badezimmer um, dann riss er das Fenster auf und ohne ein weiteres Wort flog er davon. Rasch schloss Anton das Fenster hinter ihm. Dabei war ihm Hundeelend zumute. Das Badezimmer sah furchtbar aus. Mindestens eine halbe Stunde würde es dauern, den Boden zu wischen und das Waschbecken zu scheuern. Und obendrein hatte Anton fast das ganze Moor-Shampoo aufgebraucht. Und wenn seine Eltern den nassen Vampirumhang entdeckten. Schnell ließ Anton ihn in dem roten Plastikeimer unter dem Waschbecken verschwinden. Anton, bist du krank? Nein! Was machst du denn da drin? Warum bist du nicht in deinem Bett? Ich musste mal. Ist irgendetwas nicht in Ordnung? Nein, nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes? Aber du hast ja abgeschlossen. Anton! Ich bin jetzt in dem Alter, wo man abschließt. Und außerdem hasse ich jetzt, wenn hinter mir hergeschnüffelt wird. Aber das hat doch nichts mit Hinterherschnüffeln zu tun, wenn ich mir Sorgen mache und wissen will, ob alles in Ordnung ist. Vor allem nicht, wenn du dich nachts um 2:30 im Badezimmer einschließt. Also mach jetzt endlich die Tür auf! Anton hatte die ganze Zeit überlegt, wie er seiner Mutter die nassen Fliesen, das nasse Handtuch und das vor Schmutz starrende Waschbecken erklären sollte. Endlich hatte er eine Idee. Er drehte kurz den Wasserhahn auf und hielt seine Haare unter den warmen Strahl. Dann schlang er sich das nasse Handtuch um den Kopf und schloss die Badezimmertür auf. So, jetzt erklär mir mal... Ja, ist denn das die Möglichkeit? Haare waschen, mitten in der... Oh, wie sieht das Badezimmer aus? Das ist ungeheuerlich. Mitten in der Nacht wäschst du dir die Haare, setzt unser Badezimmer unter Wasser und dann noch... Mit meinem Moor-Shampoo. Sag mal, bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Nein, von allen Bösen. Von allen Bösen? Was soll das heißen? Ich hatte einen Albtraum. Ich habe geträumt, dass mein ganzer Kopf voller Läuse war. Und diese Läuse haben mich gebissen und mein Blut gesaugt. Und es sind immer mehr Läuse gekommen. Und plötzlich bin ich hier neben dem Waschbecken aufgewacht. Ja, und meine Haare waren ganz nass und der Boden war feucht. Du bist ins Bad gekommen, ohne es zu merken? Wie ein Schlafwandler? Mhm. Aber du bist doch noch nie schlafgewandelt. Wieso solltest du ausgerechnet heute Nacht damit anfangen? Na, weil der Traum so grässlich war. Die vielen Läuse, die haben mich richtig aus dem Bett getrieben. Und dann musste ich mir einfach im Schlaf die Haare waschen. Läuse, Blutsaugen. Das kommt nur, weil du immer diese fürchterlichen Vampirgeschichten liest. Aber morgen hast du dafür kaum Zeit. Denn dann wird das Bad geputzt. So lange, bis es wieder picobello ist. Und Antons Mutter machte ihre Drohung wahr. Am nächsten Morgen war Anton 2 volle Stunden mit der Reinigung des Badezimmers beschäftigt. Aber damit nicht genug. Am Abend wollte Anton zur wohlverdienten Entspannung den Film »Der Wolf, der ein Mensch war« sehen. Aber seine Mutter war empört. Ein Werwolf-Film käme überhaupt nicht in Frage nach dem furchtbaren Albtraum, den Anton in der letzten Nacht gehabt hätte. Anton blieb nichts anderes übrig, als zähneknirschend ins Bett zu gehen. Gerade als er eingeschlafen war, klopfte es. Draußen auf dem Fenstersims saß Anna. Verlegen öffnete Anton das Fenster. Hallo, Anton. Hallo, Anna. Endlich sehen wir uns wieder. Oh, Anton, ich bin richtig glücklich. Wie ungemütlich und abscheulich war es doch in der Ruine. Du willst bestimmt das Kleid holen, das du mir im Jammertal gegeben hast. Hier, ich habe es zusammen mit dem Schleier in meinem Schrank versteckt. Noch kann ich die Sachen nicht mitnehmen, Anton. Weiß der Tante Dorothee, sie kann das Kleid nicht ausstehen. Es wäre unpassend und nicht standesgemäß, behauptet sie. Und sie hat auch gemerkt, dass es aus dem Schrank in der Ruine verschwunden ist. Nun hat sie gedroht, es in 1000 Stücke zu reißen, wenn sie es in die Finger kriegt. Sie will es in 1000 Stücke reißen? Ja, aber davon lasse ich mich nicht einschüchtern. Heute Abend im Familienrat habe ich gleich den Antrag gestellt, dass wir Vampirkinder nicht immer nur in Sack und Asche gehen müssen. Wir wollen auch schöne Sachen anziehen dürfen, genau wie Tante Dorothee. Hoffentlich wird der Antrag genehmigt. Aber den nassen Umhang von Rüdiger, den kannst du doch bestimmt mitnehmen. Rüdiger wollte, dass ich ihn trockne. Aber ich kann ihn ja wohl schlecht im Badezimmer auf die Leine hängen. Ah. Und im Schrank wird er nie trocken. Gut, ich bringe ihn, Rüdiger. Und du passt dafür weiterhin auf mein Kleid und meinen Schleier auf, hm? Aber jetzt muss ich fliegen. Schon? Warte, da ist noch etwas. Ich wollte es Rüdiger schon erzählen. Aber dann waren wir bei seinem letzten Besuch zu beschäftigt. Erzählen? Was denn? Herr Schwartenfeger, der Psychologe, zu dem meine Eltern gehen und ich manchmal auch. Dieser Schwartenfeger behauptet, er hätte einen Vampir als Patienten. Wie behauptet? Ist es nun ein Vampir oder nicht? Wenn ich das wüsste. Aber ich habe ihn ja bisher noch nicht gesehen. Jedenfalls soll er kein Spiegelbild haben. Kein Spiegelbild? Ja. Weißt du vielleicht, wer dieser Vampir ist? Ich? Nein. Aus meiner Familie kann es niemand sein. Aber ich muss jetzt unbedingt fliegen, sonst werde ich noch aus dem Familienrat ausgeschlossen. Außerdem glaube ich nicht, dass dieser Patient bei Herrn Warzenpfleger ein echter Vampir ist. Anna klemmte sich den nassen Vampirumhang unter den Arm und erhob sich ein wenig schief in die Luft. Dann war sie davongeflogen. Anton blickte ihr enttäuscht hinterher. Sehr ernst schien sie die ganze Angelegenheit nicht zu nehmen. Aber er, Anton, würde auch alleine herausbekommen, was es mit diesem sonderbaren Vampir auf sich hatte. Dann war endlich Freitag. Am Abend hatte Anton den nächsten Termin bei Herrn Schwartenfeger. Antons Mutter fuhr ihn wieder einmal zu der Praxis. Als Frau Schwartenfeger die Tür öffnete, fiel Anton auf, dass es diesmal nicht nach Blumenkohl roch. In der Luft lag ein schweres, süßliches Parfum. Ein Parfum, das Anton bisher weder an Frau Schwartenfeger noch an ihrem Mann bemerkt hatte. Ob es vielleicht zu dem geheimnisumwitterten Patienten gehörte, der angeblich kein Spiegelbild besaß. Anton musste unbedingt einen Blick auf ihn werfen. Aber Frau Schwartenfeger zögerte, Anton hereinzubitten. Stattdessen spähte sie besorgt und beinahe ängstlich über ihre Schulter zurück in den Flur der Praxis. Du bist schon wieder zu früh, Anton. Wieso? Ist denn noch einer vor mir dran? Allerdings. Ein etwas sonderbarer Patient. Weißt du, ein Psychologe hat sehr viele, außergewöhnliche Patienten. Und der gerade gekommen ist... Was ist mit ihm? Du solltest lieber draußen warten, vor dem Haus. Draußen vor dem Haus? Aber ich muss mal... Du musst mal? Na gut, dann komm herein. Die vorletzte Tür links. Ich weiß. Während Anton den Flur entlang ging, wurde der süßliche Geruch immer stärker. Brrr, das roch ja, als hätte jemand eine ganze Flasche uralt Maiglöckchen ausgeschüttet. Seltsam. In den schweren, süßlichen Geruch mischte sich ein Geruch nach Fäulnis und Moder. Die besondere Duftnote, die nur Vampire hatten. Zögernd blieb Anton vor der Badezimmertür stehen. Bleib nicht im Flur stehen. Geh ins Bad, hörst du? Der Patient kann jeden Moment rauskommen. Wie bitte? Du sollst nicht im Flur stehen bleiben. Ich gehe ja schon. Im Zeitlupentempo drückte Anton den Griff der Badezimmertür herunter und ging hinein. Die Tür ließ er allerdings einen Spalt breit offen. Dann lief er zur Toilette, betätigte die Spülung und kehrte an seinen Horchposten neben dem Waschbecken zurück. Anton brauchte sich nicht lange zu gedulden. Noch während die Spülung lief, hörte er die Stimme von Herrn Schwartenfeger, auf die eine tiefe, eigenartig schnarrende Stimme antwortete. Schon vorher hatte Anton beschlossen, aus dem Bad herauszukommen, sobald der Patient im Flur war. Aber nun... Wo die Begegnung unmittelbar bevorstand, zitterten ihm doch die Knie. Er nahm all seinen Mut zusammen und dann trat er mit wild klopfendem Herzen in den Flur hinaus. Also, wir sehen uns dann am Anton. Ich war im Bad. Anton musterte den Patienten neben Herrn Schwartenfeger. Der Mann war mit altmodischer Eleganz gekleidet. Unter einer rosigen Schicht von Puder war er leichenblass und seine Augen lagen in tiefen Höhlen. Sein Haar war voll und schwarz, unnatürlich schwarz, so als wäre es gefärbt. Es passte überhaupt nicht zu seinem Gesicht, das trotz des Puders alt aussah, Jahrhunderte alt. Dazu ging ein verräterischer Modergeruch, vermischt mit dem schweren, süßlichen Parfum, von dem Fremden aus. Anton überlief ein eisiger Schauder. Es war fast kein Zweifel mehr möglich, dass er einem Vampir, einem richtigen Vampir, gegenüberstand. Hastig wandte er den Blick ab und flüchtete beinahe ins Sprechzimmer. Nach kurzer Zeit betrat auch Herr Schwartenfeger den Raum. Ach ja, Anton, nimm Platz. Nun erzähl mal. Anton zögerte. Es brannte ihm auf der Seele, über den unheimlichen Patienten zu sprechen. Vor allem wollte er wissen, wieso dieser Vampir vor Sonnenuntergang seinen Sarg verlassen konnte. Aber eigentlich hatte er ja seinen Termin nur bekommen, weil er über seine angeblichen Urlaubsprobleme reden wollte. Das mit dem Urlaub. Ja? Also, ich sehe das jetzt nicht mehr so verbissen. Schließlich kann mein Vater ja auch nichts dafür, dass er sich die Hand geklemmt hat. So, so. Ja, außerdem finde ich, meine Eltern haben recht. man muss auch lernen, mit Enttäuschungen fertig zu werden. Das hast du sehr gut ausgedrückt, Anton. Insgeheim stieß Anton einen Stoßseufzer aus. Hoffentlich konnten sie nun über den sonderbaren Patienten sprechen. Anton warf einen vorsichtigen Blick auf die dicke Mappe, die vor Herrn Schwartenfeger lag. Ihr Lernprogramm, können Sie das auch an mir ausprobieren? An dir soll ich es ausprobieren? Ja, aber du hast doch gar keine Phobie, das heißt keine besonders starken Ängste. Jedenfalls hatten mir deine Eltern nichts dergleichen erzählt. Im Gegenteil, sie finden, dass du viel zu furchtlos und zu unerschrocken bist. Das haben sie gesagt? Ja, sie haben erzählt, dass du sogar nach Einbruch der Dunkelheit noch draußen herumstreifst, dass du gar keine Angst vor Friedhöfen hast und keine Angst vor Vampiren. Oh doch, ich habe Angst vor Vampiren. Vor dem zum Beispiel, der eben bei Ihnen in der Praxis war. Du glaubst also, dass er tatsächlich ein Vampir ist? Wieso? Es ist der Geruch. Der Geruch? Also, ich gebe zu, dass er entsetzlich nach Maiglöckchen und Veilchen riecht, aber das Parfum, das kann sich doch jeder in der Drogerie besorgen. Nein, das Parfum meine ich nicht. Es ist sein eigener Geruch, den er mit dem Parfumduft überdecken muss. Sein eigener Geruch? Ja, sein Vampirgeruch. Du hast recht. Mir ist auch schon aufgefallen, wie eigenartig es in meinem Zimmer riecht, wenn er hier gewesen ist. Keineswegs nur nach Maiglöckchen und Veilchen, sondern irgendwie so modrig und so muffig. Fast wie im Keller. Das ist der Vampirgeruch. Der entsteht, weil die Vampire immer in ihren uralten Särgen schlafen müssen. Wirklich eindrucksvoll, was du alles über Vampire weißt. Ich weiß noch viel mehr. Vampire kann man an ihrer blassen Haut erkennen, an den Augenrändern meistens und daran, dass sie niemals an die Sonne gehen dürfen. Eben nicht. Genau da liegt ja mein Problem. Durch mein Programm, durch mein Desensibilisierungsprogramm sollen sie ja lernen, sich den Sonnenstrahlen auszusetzen. Das können die Vampire lernen? Den endgültigen Beweis dafür habe ich nicht. Noch nicht. Aber ich werde es herausfinden, sobald ich mein Programm an einem richtigen Vampir erproben kann. Und der eben hier war, ist das denn kein richtiger Vampir? Ach, wenn ich das wüsste. Er sagt von sich, er sei kein Vampir. Aber als wir mit dem Programm anfingen, kam er nur abends zu mir, nachdem die Sonne schon untergegangen war. Und jetzt kommt er auch vor Sonnenuntergang? Ja, ungefähr eine halbe Stunde vorher. Ich habe ein paar Mal versucht, Genaueres über ihn zu erfahren. Wo er wohnt, wie alt er ist, woher er kommt. Aber er sagte mir nur, sein Name sei Igno von Rand und er sei kein Vampir. Aber dann hat mich eine Sache stutzig gemacht. Stutzig gemacht? Was denn? Dieser übereifrige Friedhofswärter Geiermeier, der hat einem Reporter gesagt, er wolle den ersten vampirfreien Friedhof Europas schaffen. Also muss er doch etwas auf dem Friedhof beobachtet haben. Etwas, das ihn in der Meinung bestärkt, es gäbe dort Vampire. Und wenn es dort tatsächlich Vampire gibt, dann müsste einer von ihnen mein Patient sein. Igno von Rand. Und damit dieser Geiermeier mir meinen Patienten nicht vertreibt, habe ich kurz entschlossen, die Bürgerinitiative Rettet den alten Friedhof gegründet. Aber vielleicht wohnt dieser Igno von Rand gar nicht auf dem Friedhof. Wo sollte er denn sonst wohnen? Vielleicht in einem Keller. Du meinst, es ist gar nicht zwingend vorgeschrieben, dass die Vampire auf einem Friedhof schlafen? Nein, Vampire können überall schlafen. Allerdings nur in ihrem eigenen Sarg. Deshalb müssen sie ihn auch immer mitnehmen, wenn sie umziehen. Der eigene Sarg? Daran habe ich überhaupt noch nicht gedacht. Ich könnte in mein Desensibilisierungsprogramm einen Sarg einbauen. Einen echten Sarg und sehen, wie Igno von Rand reagiert. Vielleicht bringt mich das ein Stück voran. Ich muss endlich Gewissheit haben, ob er nun ein Vampir ist oder nicht. Und du kannst mir nicht weiterhelfen? Weiterhelfen? In welcher Beziehung? Indem du mir zum Beispiel deine beiden seltsamen Freunde vorstellst. Meine beiden seltsamen Freunde? Warum soll ich ihnen meine Freunde vorstellen? Keine Angst, es wird ihnen nichts passieren. Aber deine Mutter hat mir so viel von schwarzen Umhängen, bleichen Gesichtern und nächtlichen Ausflügen erzählt, dass ich einfach neugierig geworden bin. Und vielleicht kennen ja deine Freunde einen richtigen Vampir. Und was wäre dann? Nun, dann würde ich diesen Vampir fragen, ob er mein Desensibilisierungsprogramm machen möchte, um seine Angst vor den Sonnenstrahlen zu verlieren. Anton schwieg verwirrt. Hier ergaben sich ja ungeheuerliche Möglichkeiten für die Vampire. Nur war das alles ein Hirngespinst? Oder sollte er wirklich daran glauben? Meine Freunde, ich werde Sie fragen, ob Sie einen Vampir kennen. Tu das. Du kannst mich dann anrufen. Und warte, vielleicht habe ich am Montag noch einen Termin frei. Meinst du, dass du so um 18.30 Uhr Zeit hättest? Klar. Natürlich hatte Anton Zeit. Denn wenn das stimmte, was ihm Herr Schwartenfeger über sein Lernprogramm gesagt hatte, dann bedeutete das für die Vampire eine Revolution. Anton dachte an Anna. Wie sehnlich hatte sie sich gewünscht, ein einziges Mal beim Schulunterricht neben ihm sitzen zu können. Das würde sie dann jeden Tag können, sofern sie wollte. Aber es wäre nicht nur die Schule. Die Vampire könnten einkaufen gehen, zum Friseur, zum Zahnarzt. Vielleicht würden sie im Laufe der Zeit auch nicht mehr so blass aussehen, sondern eine leichte Sonnenbräune bekommen. Noch vor dem Einschlafen schwirrte Anton der Kopf. Er malte sich tausenderlei neue Möglichkeiten für die Vampire aus. Und als Anna in der Nacht ans Fenster klopfte, wollte Anton gleich mit der sensationellen Neuigkeit herausplatzen. Doch da sah er Annas todtrauriges Gesicht. In ihren Augen schimmerten sogar Tränen. Anna! Es hat nicht geklappt. Es hat nicht geklappt? Was denn? Du weißt es nicht. Anna lächelte traurig. Dabei konnte Anton ihre Zähne sehen. Und auf einmal begriff er, was nicht geklappt hatte. Annas Eckzähne. Sie waren gewachsen. Sie waren deutlich länger als die übrigen Zähne. Anton spürte ein leichtes Frösteln. Vor ein paar Monaten noch hatte Anna erklärt, dass sie ihren ganzen Willen einsetzen wollte, um kein richtiger Vampir zu werden. Schließlich wisse sie, für wen sie es tue. Ich habe so fest gefolgt. Aber es geht einfach nicht mehr. Man kann den Lauf der Dinge nicht ändern, sagt meine Großmutter, Sabine, die Schreckliche. Aber, Anton, etwas könnten wir schon ändern. Nein, nein, du weißt genau, dass ich kein Vampir werden will. Es gibt vielleicht noch einen Weg. So? Und welchen? Da ist doch Herr Schwartenfeger, der Psychologe, zu dem ich gehe und von dem ich dir erzählt habe. Erinnerst du dich? Psychologe? Ja, er hilft Menschen, die Probleme haben. Ich bin aber kein Mensch. Er hilft ja auch nicht nur Menschen, sondern auch Vampiren. Vampiren? Hast du uns etwa an diesen Schwarzenfeger verraten? Nein, natürlich nicht. Aber ich habe bei Schwartenfeger den Patienten gesehen, der kein Spiegelbild haben soll. Er ist ein echter Vampir. Ein echter Vampir als Patient bei einem Psychologen? Ja, Schwartenfeger will ihm beibringen, keine Angst mehr vor den Sonnenstrahlen zu haben. Er glaubt, er könnte ihm das beibringen? Ja, er hat so ein Programm, den genauen Namen habe ich vergessen. Und mit dem Programm soll es möglich sein, starke Ängste zu überwinden. Jedenfalls behauptet er das. Starke Ängste? Ich würde es nicht als Angst bezeichnen, was uns dazu bringt, die Sonnenstrahlen zu meiden. Es ist unser Lebensgesetz. Unser Überlebensgesetz. Er versteht auch nicht besonders viel von Vampiren. Die Hauptsache ist doch, dass sein Programm wirklich funktioniert. Und ich habe den Vampir in seiner Praxis gesehen. Und zwar vor Sonnenuntergang. Vor Sonnenuntergang? Und du bist sicher, dass es ein Vampir war? Ja, er heißt übrigens Igno von Rand. Igno von Rand? Mhm. Den Namen habe ich noch nie gehört. Von Rand. Ich glaube nicht, dass es eine Vampirsippe gibt, die so heißt. Eigenartig. Und du hast eine Ahnung, wo er wohnt? Herr Schwadenfeger vermutet bei euch auf dem alten Friedhof. Bei uns? Auf dem Friedhof? Nein. Bestimmt nicht. Aber merkwürdig ist das alles schon. Das Merkwürdigste weißt du noch gar nicht. Dieser Igno von Rand behauptet hartnäckig, er sei kein Vampir. Aber ich bin ganz sicher, dass er einer ist. Er sagt, er sei kein Vampir? So merkwürdig ist das gar nicht. Ich verrate es doch auch niemanden. Niemanden außer dir. Ja, und dieser Herr Schwartenfeger, der hat mich gefragt, ob meine seltsamen Freunde, also ihr, du und Rüdiger, einen Vampir kennen würden. Wir? Und was will er von uns? Er möchte unbedingt herausfinden, ob sein Programm auch wirklich funktioniert. Und bei Igno von Rand hat er eben noch Zweifel, ob er nun ein richtiger Vampir ist oder nicht. Jetzt verstehe ich. Er will sein Programm an uns ausprobieren. Nein. Ja. Er weiß ja gar nicht, dass ihr Vampire seid. Aber er denkt, ihr würdet vielleicht einen richtigen Vampir kennen. Ihr könntet doch zu ihm hingehen und sagen, ihr hättet von ihm gehört. Und ihr wolltet das Programm bei ihm machen. Das ist doch eine einmalige Gelegenheit. Oh ja, wenn es funktionieren würde. Aber ich glaube, meine Großmutter hat recht. Man kann den Lauf der Dinge nicht ändern. Einmal habe ich es schon versucht, mit dem Ergebnis, dass ich nichts bewirkt habe, gar nichts. Und dass ich mich schlechter fühle als vorher. Es gibt aber die tollsten Programme heute. Programme, die wahre Wunder bewirken. Ich möchte so gern daran glauben, aber ich kann einfach nicht. Du kannst es dir ja noch mal überlegen. Vielleicht möchtest du dein Kleid anziehen. Dann geht es dir sicher gleich besser. Nein, brauche ich nicht. Nichts klappt, gar nichts klappt. Mein Antrag ist nämlich auch abgelehnt worden. Dein Antrag im Familienrat? Ja. Meine Verwandten sind stur und gemein. Sie verbieten uns Vampirkindern einfach, uns so anzuziehen, wie wir wollen. Ich bin eben vom Pech verfolgt. Ich flieg besser. Auf Wiedersehen, Anton. Als Anna sich vom Fensterbrett in die Nacht hinausschwang, wirkte sie ganz klein und verloren. Anton seufzte und kroch frierend zurück in sein Bett. Am nächsten Morgen wurde Anton für seinen Geschmack viel zu früh geweckt. Es war der erste Schultag nach den Ferien. Diesmal hatte sein Vater das Frühstück gemacht. Es gab Brötchen und Apfelkuchen mit Sahne. Vielleicht hatte Antons Vater ein schlechtes Gewissen, weil er krankgeschrieben war und zu Hause bleiben durfte. Hat heute einer Geburtstag oder habt ihr 50-jährigen Hochzeitstag? 50-jährigen Hochzeitstag. Im Herbst feiern wir unseren 15-jährigen Hochzeitstag. Denk dran, dass du heute Nachmittag den Termin bei Herrn Schwartenfeger hast. Ja, ja, meine Termine vergesse ich nicht. Ich habe alles fest im Griff. Vorsicht, dein Apfelkuchen! Mitten auf den Fußboden. Also du hast Tischsitten wie ein Wohnsack. Du. Sag mal, schmeckt dir etwa mein Frühstück nicht? Den Apfelkuchen lässt du fallen und von den Brötchen hast du nur ein halbes gegessen. Es ist wegen der Schule. Wegen der Schule? Bestimmt hast du für irgendeine Arbeit nicht genug geübt. Und nun willst du uns weismachen, du hättest Schulangst. In der Hoffnung, dass du zu Hause bleiben darfst. Schulangst? Ist das eine Krankheit? Es kann sogar eine sehr ernste seelische Störung sein. Aber bei dir liegt diese Störung bestimmt nicht vor. Ich werde auf jeden Fall Herrn Schwartenfeger fragen, ob ich nicht vielleicht doch Schulangst habe. Könnte doch sein, dass er mich auch krank schreibt. Du denkst wohl, krank sein wäre lustig. Ja, mit einem so schönen Gips wie bei dir. Hauptsache, man ist kein Gipskopf, so wie du. Gipskopf? Was ist das denn? Ein anderes Wort für Hohlkopf. Für Kohlkopf? Nein, für Hohlkopf. Antons Vater war noch ziemlich verärgert, als er Anton am frühen Abend zu Herrn Schwartenfeger brachte. Während der langen Fahrt sprach er kein einziges Wort. Anton störte das wenig, denn er fieberte dem Gespräch mit dem Psychologen entgegen. Herr Schwartenfeger wirkte diesmal beinahe genauso gespannt wie Anton. Hallo Anton, ich hab dich schon erwartet. Was haben deine Freunde gesagt? Kennen sie einen Vampir, einen richtigen? Ich glaube schon. Und sie sind schon sehr neugierig. Was für ein Programm gegen gegen Phobien. Ja, was für ein Programm gegen Phobien das ist. Und sie möchten unbedingt mehr darüber wissen. Deine Freunde möchten also mehr wissen. Das heißt, sie kennen einen Vampir. Kennen ist nicht der richtige Ausdruck. Aber sie haben Kontakt zu einem Vampir. Hm? Nicht nur zu einem Vampir. Nicht nur zu einem? Also könnte es doch stimmen, was mir Igno von Rand erzählt hat. Was hat er Ihnen denn erzählt? Dass es eine ganze Vampirfamilie in dieser Stadt geben soll. 8 oder 9 sollen es sein. Aus uraltem transsilvanischem Adel. Ach, wirklich? Ja, aber er unterhält keine Beziehung zu ihnen, weil... Ich habe dir ja erzählt, dass er von sich behauptet, er sei kein Vampir. Aber woher weiß er das mit der Vampirfamilie? Nun, in dieser Familie soll es eine verwitwete, wie sagt man, Vampir-Dame geben, die es ihm angetan hat. Zumindest hat er das angedeutet. Tante Dorothee. Wie bitte? Oh, nee, nicht. Er hat sie wohl ein paar Mal aus der Ferne beobachtet. Wie viele Vampire sind es denn, die deine Freunde kennen? Wie viele? 2 oder 3. Also keine 8 oder 9. Ja, das ist genau mein Problem mit diesem Igno von Rand. Wie weit kann ich ihm glauben? Auf jeden Fall brauche ich noch Patienten, bei denen zweifelsfrei feststeht, dass sie Vampire sind. Meine Freunde, Sie müssen zuerst mal genaueres über das Programm wissen. Vorher wollen Sie nicht mit den Vampiren sprechen, die Sie kennen. Das ist nicht so einfach. Immerhin ist das Programm sehr umfangreich. Und außerdem ist das Programm noch geheim. Und ich möchte nicht, dass irgendetwas darüber schon jetzt bekannt wird. Denn wenn es funktioniert, wird es in der Fachwelt wie eine Bombe einschlagen. Meine Freunde werden bestimmt nichts weiter erzählen. Ach, mir wäre es lieber, wenn diese Vampire direkt zu mir kämen, ohne Umwege über deine Freunde. Meine Freunde haben aber gesagt, dass sie mit den Vampiren erst sprechen können, wenn sie mehr Informationen haben. Na schön. Aber die Informationen sind vertraulich, streng vertraulich. Du kannst deinen Freunden berichten, dass die Vampire für mein Desensibilisierungsprogramm jeder eine Sonnenbrille brauchen. Eine Sonnenbrille? Ja, und Sonnencreme oder Sonnenöl. Und dann brauchen sie viel Gelb. Geld? Nein, das Programm ist kostenlos. Gelb. Wir brauchen gelbe Farben. Sonnengelbe. Sonnengelbe? Ich weiß nicht, ob das meine Freunde, die Vampire, die sie kennen, so überzeugen wird. Siehst du, ich könnte dir noch stundenlang über das Programm erzählen und anschließend hättest du auch nicht viel mehr begriffen. Nein, nein, die Vampire, die müssen selbst herkommen und eine Probestunde machen. Anders werden sie mein Programm nicht verstehen. Eine Probestunde. Und meine nächste Stunde, soll ich am Freitag wiederkommen? Du meinst, wir beide hätten noch einiges zu besprechen? Oh ja, es gibt da noch Schwierigkeiten mit meinen Schulfreunden. Gut, dann lass dir von meiner Frau einen Termin geben. Zu Antons großer Enttäuschung bekam er den nächsten Termin allerdings erst in einer Woche. Am Abend ging Anton früh ins Bett. Dabei musste er eigentlich noch ein fürchterlich langes Gedicht für die Schule auswendig lernen. Erlkönig von Johann Wolfgang von Schiller. Goethe. Anton hatte sich gerade im Bett bequem gemacht. Da kam seine Mutter ins Zimmer. Na, kannst du das Gedicht schon auswendig? Gedicht? Welches Gedicht? Meinst du etwa den Erlvampir? Nein, den Erlkönig. Ach so, den. Eigentlich finde ich das Gedicht gar nicht so schlecht. Aber 8 Strophen zu schreiben, die Tausende von Schülern dann lernen müssen. Na sowas. Du hast ja dein Deutschbuch unter das Kopfkissen geschoben. Glaubst du, das hilft? Wieso? Nach meiner Erfahrung gibt es nur eine einzige Methode, um ein Gedicht zu lernen. Man muss es immer und immer wieder lesen. Aber so wie du es machst, lernst du das Gedicht nie. Allenfalls stößt du dir den Kopf an dem harten Buchrücken. Ach, das wäre nicht meine Sorge. Eher, dass ich vom Inhalt Albträume kriege. Wie es schon anfängt. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Albträume von dem, was in deinem Deutschbuch steht? Bestimmt nicht. Das ist Literatur. Leider. Also dann, gute Nacht. Gute Nacht. Und vielleicht solltest du es mal mit Lesen versuchen. Mit Lesen. Eine hervorragende Idee. Anton sprang aus dem Bett und holte Werwölfe, die 13 schrecklichsten Geschichten, aus dem Bücherregal. Vergnügt schlug er das Buch auf, kuschelte sich ins Bett und begann zu lesen. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. Bin ich ganz allein, so wie Anna und die Tante Dorothee von seinem Schwein. Doch geht die Sonne endlich unter, glaub es mir, erwarte neuem Leben der kleine Vampir. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir, ich, der kleine Vampir.